Herzlich willkommen zu einem Online-Exclusive auf campusradio-kiel.de. Heute mit einem Interview mit der aufstrebenden Indie-Pop-Band Rikas aus Stuttgart. Wir durften nämlich am 7. Dezember die Band Rikas live erleben, aber wir haben uns nicht nur das Konzert angeguckt, sondern wir durften auch zwei Bandmitglieder interviewen, und zwar Ferdi und Chris. Die Tatsache, dass das Ganze in Flensburg stattfand, sorgte dafür, dass wir ein bisschen fertig waren von der Anreise mit dem überfüllten Zug. Und Rikas waren überhaupt von der Tour, sagen wir mal, leicht erschöpft, kann man, glaube ich, sagen. Genau, von Stuttgart hoch nach Flensburg ist natürlich ein langer Weg mit vielen Konzerten. Und da waren die auch ein bisschen, ja, sage ich mal, gejetlaggt. Nichtsdestotrotz haben wir ein super Gespräch mit denen geführt. Und das Wichtigste war zunächst einmal, dass wir alle gut nach Flensburg gekommen sind. Tatsächlich, heute war sehr angenehm. Also wir hatten keine lange Fahrt, war anfangs etwas staureich in Hamburg, aber wir sind hier gut gelandet, wurden herzlich empfangen und haben einen kleinen schönen Spaziergang hier an den, wie nennt man das, Docks, also hier entlang ans Wasser, genau. Ja, ist das generell so, dass ihr dann auch was von den Städten habt, wenn ihr da auf Tour seid, oder ist das auch teilweise eher, dass man zur Location hetzt und dann wieder weg? Also tatsächlich sieht man meistens von den Städten, wenn man jetzt einfach nur dort spielt und keinen Off-Day hat, nichts. Fährst quasi von der Autobahn ab, die geschickt möglichste Ausfahrt, und dann lädt man sein ganzes Zeug in irgendeinen dunklen Club und dann verbringt man da den ganzen Tag, und dann, wenn es dunkel ist, lädt man den Bus wieder ein und fährt ins Hotel und fährt dann vom Hotel wieder auf die Autobahn auf. Deshalb sieht man da recht wenig. Außer wenn man einen freien Tag hat, dann schaut man sich auch manchmal die Stadt ein bisschen an. Aber da muss man natürlich auch noch Lust zu haben. Das kommt dann auch noch manchmal dazu. Also wir kommen zwar viel rum, aber so richtig intensiv von den Städten haben wir leider oft nicht. Ja, ihr habt ja jetzt auch noch ein paar Tage, bis dann in Leipzig gleich weitergeht. Verbringt ihr dann noch in Flensburg ein paar Tage oder fahrt ihr dann noch rum nach Hamburg? Nee, wir fahren tatsächlich morgen nach Leipzig. Spielen da allerdings erst übermorgen, heißt, wir haben dann zwei freie Tage in Leipzig. Vielleicht sehen wir da dann ein bisschen was von der Stadt. Das ist ja auch schön. Schönen Osten. Ja, voll. Das klang jetzt ironisch. Nein. Aber da sag ich ja, Leipzig ist das neue Berlin oder so. Ja, voll. Da haben wir auch schon viel Gutes von gehört. Und als wir jetzt die letzten zwei Male in Leipzig waren, hat es uns auch sehr gut gefallen. Obwohl wir nicht so viel gesehen haben. Ja, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zu den Basics. Was die Leute interessiert, seit wann macht ihr denn jetzt zusammen Musik als Band? Das ist schon mal schwer zu beantworten. Also die Band Rikas existiert seit drei Jahren etwa. Wir zusammen machen aber also in leicht unterschiedlichen Konstellationen seit, glaube ich, beinahe 11 Jahren jetzt Musik. Und also schon sehr lange. Ich glaube, mit 13 war unser erster Auftritt. Ja. Wie hat sich das Ganze denn so entwickelt? Also es ging ja dann wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren ja auch immer schneller, dass ihr immer größer wurdet. War das dann am Anfang so, dass es alles ein bisschen gedauert hat? So, ihr hattet wahrscheinlich privat dann ein paar Auftritte, dann irgendwann kommt vielleicht die Agentur dazu. Wie war da so die Entwicklung? Was waren so die Meilensteine, Stationen, die ihr durchgangen seid in den letzten Jahren? Also ich glaube, so dass Partner dazu kamen und sowas, das ist alles erst so in den letzten 2 bis 3 Jahren entstanden. Davor war eigentlich hauptsächlich Stuttgart, wenn überhaupt noch Baden-Württemberg, vielleicht irgendwie inkludiert mit Auftritten jeglicher Art, sei es irgendwie Hochzeiten, sei es ein Rocktest von irgendeinem Popbüro, sei es ja diverse Contests einfach. Und ja, wir haben schon viele, viele kleine Ramschläden mitgemacht, so eben. Der erste Schritt dann so ein bisschen zum professionelleren Musikbusiness kam, als wir uns selbst größeren Bands als Vorband quasi angeboten haben und damit dann so ein bisschen den Sprung geschafft haben aus Stuttgart raus. Das war so ab 2017, glaube ich, wo wir dann eben bei Clubs, wo wir gesehen haben, hey, da spielt irgendwie eine andere Band, angefragt haben, hey, könnten wir euch vielleicht supporten? Und so haben wir dann auch mal irgendwie in Berlin und Hamburg und wie auch immer gespielt. Genau, so hat sich das eigentlich bis heute entwickelt. Ja, das ist ja auch ganz spannend, dass es so rumläuft. Das war mir jetzt auch noch nicht bewusst, dass man so selber anfragt jetzt bei einer größeren Band, ob man dann so eine Vorband sein kann. Deshalb ist es auch irgendwie ganz schön, dass wir jetzt eine eigene Vorband haben. Und wir haben früher ganz viele Bands angeschrieben, hey, können wir euch supporten? So, und jetzt bekommen wir zurzeit, immer wenn wir neue Tourtermine veröffentlichen, Anfragen von anderen Bands, hey, können wir euch supporten? Dann fühlt man sich immer ein bisschen geschmeichelt, weil man weiß, wie die Band sich jetzt fühlt, so, weil man das selbst durchgemacht hat. Das ist auch irgendwie spannend. Ja, was habt ihr denn, jetzt seid ihr natürlich diese Band, aber was habt ihr davor gemacht? Also ihr habt da auch bestimmt auch irgendwas, ja sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Normales angefangen. ja, klar, also klar, wir haben was davor gemacht. Ich habe eine Ausbildung abgeschlossen als Industriemechaniker. Die anderen Jungs oder beziehungsweise hier alle außer mir haben erstmal bis zum Abi noch durchgehalten so und ab da, ich glaube Sam und Sascha haben sich mit so 400-Euro-Jobs ein bisschen rumgeschlagen und da hat sich aber auch schon rauskristallisiert, so dass eben die Musik schon der Plan ist so und genau das jetzt versucht wird, das umzusetzen und der liebe Herr Kollege Christian neben mir, der hat ein Architekturstudium angefangen, wo er seine Bachelorarbeit hier gerade parallel im Tourbus fertigstellt. Er ist sehr fit in dem, was er tut und ich vertraue sehr darauf, dass er das sehr gut machen wird. Ja, mich würde persönlich auch interessieren, wie das ist oder wann der Punkt kommt, wenn man so eine Band hat und es immer größer wird, man merkt irgendwie, ja, das läuft jetzt. Wann ist so der Punkt, wo man sagt, ja, das, was ich jetzt bisher gemacht habe, das lege ich jetzt sozusagen erstmal auf Eis oder stehe ich in den Hintergrund und widme mich jetzt erstmal komplett dieser Band, so, weil das ja schon ein großer Sprung ist. Das stimmt, ja. Also ich erzähle es mal aus meiner Perspektive. Ich kann mich sehr genau an diesen Tag erinnern, als mich Sascha und Sam zu zweit angerufen haben und gesagt haben, hey, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, so, bist du dabei? Und dann habe ich glaube, das war so von einer auf die nächsten Sekunde, ich war da gerade eine rauchen bei der Arbeit draußen und dann habe ich gesagt, hey, ja, scheiße, ja, ich bin dabei. So, und ich bin direkt nach diesem Telefonat zu meinem Chef gegangen und habe ihm gesagt, okay, ich will Musiker werden, so, und ich würde jetzt gerne nach meiner Ausbildung auf Teilzeit reduzieren, damit ich dafür irgendwie mehr Zeit habe. Und habe dann irgendwie einen Vertrag für 1,5 Jahre, glaube ich, abgeschlossen und habe den auslaufen lassen und wusste aber auch schon, danach geht es nicht weiter in dem Job. Und ja. Ich wurde das nie so hart gefragt, tatsächlich, stelle ich da fest. Vielleicht bin ich eigentlich gar nicht offiziell in der Band. Du warst in der Zeit auf Hawaii, warst du da, glaube ich, okay. In der Zeit. Nee, ich hatte immer so ein bisschen Angst vor so einer Entscheidung, wie du jetzt gesagt hast, aber irgendwie kam die nie. Also ab dem Zeitpunkt, ich habe dann irgendwann einfach eher festgestellt, hey, irgendwie machen wir das ja einfach so. Das war dann eher so eine Feststellung. Genau, ich studiere jetzt noch nebenher so ein bisschen auf Sparflamme, aber es war nie so eine richtige Entweder-Oder, hey, oh, riskiere ich das jetzt oder nicht, sondern dadurch, dass sich das so langsam eben ergibt, muss man nicht von einem Tag auf den nächsten entscheiden, schwarz oder weiß, ja, ich mache das oder ich mache es nicht, sondern man merkt dann einfach langsam, entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht, so, und dann kann man sich da weiter drauf einlassen oder halt nicht. Und bei uns fügt sich das gerade sehr glücklich, deshalb sind wir da alle recht froh drum. Könntest du dir auch noch vorstellen, irgendwann Architekt zu werden? Ich fände es schön, wenn mein Wissen noch so lange reicht, dass ich mir mein eigenes Haus vielleicht später mal entwerfen könnte. Oder unsere Studios. Genau, oder die von den Jungs, wenn ihr mich gut bezahlt. Aber ich sehe mich jetzt in dem Job nicht arbeiten. Ich profitiere sehr von dem generellen Wissen, das ich da vermittelt bekomme. Auch da profitiert auch die Band insofern von dem generell gestalterischen Wissen, einfach weil ich in dem Studium konfrontiert bin mit verschiedenen, keine Ahnung, wenn es so Sachen sind wie irgendwelche Grafikprogramme und ich zum Beispiel entwerfe unseren ganzen Merchandise und so, da kommt mir oder uns das dann auch zugute. Aber jetzt so ganz klassisch als Architekt sehe ich mich erstmal nicht arbeiten. Kommen wir mal zum Musikalischen. Da würden wir fragen, gibt es irgendwie Künstler oder Musikstücke, die euch inspiriert haben? Ja, ich glaube, es gibt immer irgendwelche künstlerischen Einflüsse, die man hat. Bei uns ist das unglaublich schwer zusammenzufassen, weil das eine riesige Bandbreite ist. Jeder auch persönlich teils sehr eigene, unterschiedliche Stile hört. Bei mir ist es auch so, ich kann irgendwie tatsächlich jedem Genre irgendwie was abgewinnen. Da fließt jetzt nicht alles dann in die Musik von uns direkt ein. Aber es ist ganz schwer, da jetzt einzelne Künstler zu nennen. Wenn man es irgendwie grob in der Popularmusik ansiedelt, dann könnte man irgendwie jetzt zu dem Album sagen, dass es viel von, was haben wir zu der Zeit viel gehört, Stevie Wonder, irgendwie Michael Jackson, Beatles oder so ist auch immer mit drin, aber auch irgendwie moderne, modernere Sachen teilweise. Es manifestiert sich aber dann manchmal auch nur in irgendwelchen Sounds oder Elementen, sondern irgendwie mal irgendwie ein Satz mit Autotune oder irgendwie so ist. Aber das war auch so ein bisschen das Konzept von dem Album, dass wir uns da musikalisch nicht einschränken wollten, eben weil man so vielen Dingen was abgewinnen kann, dass wir das alles mit aufnehmen wollten. Ihr hattet ja jetzt, wenn wir das richtig recherchiert haben, die Tour verschoben, weil das Album quasi dazwischen gekommen ist, kann man das so sagen. Ist die Frage irgendwie, warum hattet ihr das dann so eilig, jetzt ein Album zu machen? Oder hattet ihr Bock? Oder wie war das? Also klar, wir hatten natürlich sehr Bock. Es war auch auf jeden Fall irgendwie unser lang ersehnter Traum, jetzt endlich ein Album rauszubringen und so weiter. Und die Tour, die wurde ursprünglich gebucht, ich glaube noch vor der, also beziehungsweise mit unserer allerersten Tour wurde die, glaube ich, zusammen gebucht, so als quasi weitere Nachholtermine für alle Städte, die es nicht erwischt hat. Und dann kamen noch andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel, dass wir jetzt bei einem Label sind, dass wir eben finanzielle Möglichkeiten auch haben, die wir nicht hatten. Dann war natürlich eben die Zeit irgendwie dann auf einmal ein Faktor, wo wir gemerkt haben, okay, shit, uns fehlt tatsächlich gerade Zeit zum Songs schreiben. Und dann wurden wir halt letzten Endes vor die Wahl gestellt, so okay, machen wir jetzt beim Album Abstriche einfach oder verschieben wir die Tour in den Herbst und fahren eben diese Schiene. Und wir haben uns dann schweren Herzens, das war eine richtig, richtig schwere Entscheidung, haben wir uns dazu entschieden, die Tour zu verschieben. Weil ich glaube, tatsächlich echt eine Woche vorher haben wir auch so uns dann den Ruck gegeben zu sagen, okay, hey, wir müssen das machen, wir kriegen das sonst nicht hin. Ja. Und wie lief das dann ab, als ihr das Album geschrieben habt? Habt ihr euch irgendwie auf Klausurtagung begeben oder ist das mehr im Alltag gewesen, dass ihr, weiß ich nicht, gejammt habt und daraus das dann entstanden ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also gut, erstmal sind wir alle so für uns eben einzeln auch Songwriter und ich glaube, das ging eigentlich hauptsächlich so los, dass jeder für sich erstmal so seine Ideen irgendwie festgehalten hat, sei es mit einer Handy-Memo, sei es aber auch vielleicht schon eine etwas bessere Demo. Dann wurde das zusammengewürfelt so im Proberaum. Jeder hat seinen Kommentar dazu abgegeben, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Und ab da waren dann eben die vier Köpfe am Werk. So ab da wurden dann alle Songs von uns allen bearbeitet und weiter bearbeitet. Und dann ging Vorproduktion los, dann Instrumentalproduktion, dann Vocalproduktion. Und so entstand dann das fantastische Album Showtime der Band Rikas. Abschließend kann man nur sagen, es war ein tolles Konzert, es waren tolle Gesprächspartner und die Band Rikas sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.